Aus den folgenden Spielen der Gruppe 2 der AFC Frauenfußballmeisterschaft um den Asienpokal 2018, die am 9. April im Kim Il-sung Stadion in Pyongyang stattfanden, ergaben sich folgende Resultate. Demokratische Volksrepublik Korea gegen Usbekistan 4:0, Südkorea gegen Hongkong 6:0.